Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 16 bis 17. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Gott segne dieses Wort. Sichtweise. In diesem Bibeltext hier aus dem 2. Korintherbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, wie sich unsere Sichtweise ändert, wir, die wir zu Jesus Christus kommen, und was eben Gottes Sichtweise der Dinge ist. Und wir sehen eben Dinge, wir, die wir in persönlicher Beziehung zu Jesus Christus stehen, sehen Dinge, Menschen und auch Situationen anders, nämlich mehr aus der Sichtweise von unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir, dass unser altes Leben vorbei ist und ein neues Leben begonnen hat. Und das ist nicht so einfach, ja. Also, wenn wir nun Jesus Christus folgen als Christen, dann ist es tatsächlich ein neues Sein, ein neues Wesen. Ja, wir sind, ein neues Leben hat begonnen. Und wir haben aber immer noch das alte, unsere alte sündhafte Natur, mit der wir geboren sind, als gebrochene Sünder. Und da hilft uns unser Jesus Christus in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, von seinem Herzen zu unserem Herzen, seine Sichtweise der Dinge zu sehen und uns auch zu helfen. Und es ist eben also Gottes Sichtweise, die wir durch den Heiligen Geist in unserem Herzen haben. Und ich würde euch einladen, nochmal hierzu ins Alte Testament zu gehen und sehen, was der Prophet Jesaja sagt. Jesaja Kapitel 55, Vers 8 bis 9. Ja. Jesaja Kapitel 55, Vers 8 bis 9. Und im Neuen Testament, im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8 bis 9, 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8 bis 9, und schaut mal, wie Gottes Sichtweise sich darstellt, wie Gott sich da darstellt und seine Sichtweise sich ändert, auch der Zeitrahmen anders ist und ja, wie Gott eben anders ist als wir, ja. Und das macht uns Mut, dass wir dann verstehen, dass unser neues Leben eben, dass wir Sachen, Dinge sehen, mehr und mehr aus Gottes Sicht. Ja, dass wir in Jesus Christus wachsen, in seinem Wort und im Gebet und eben verstehen, dass wir seine Sichtweise haben. Und das macht uns Mut. Ja, und darauf kommt es an. Also macht euch da keine Sorgen, dass Gott hilft uns zu verstehen, seine Sicht der Dinge. Und er hat uns sein Wort gegeben und wir können uns auf ihn verlassen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für deine Sichtweise, die du uns gegeben hast und dass du uns hilfst zu verstehen, wir, die wir zu dir kommen, als gebrochene Sünder, als reuige Sünder und wir, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen, dass du uns hilfst, deine Sichtweise anzunehmen von Dingen. Und wir können das gut tun durch dein Wort, die Bibel, und wir danken dir, dass du uns hilfst, deine Sichtweise anzunehmen und zu verstehen, auch hier aus dem Buch Jesaja und aus dem 2. Petrusbrief, dass deine Sicht und sein Zeitrahmen sehr, sehr anders ist als unser. Und das hilft uns und macht uns Mut. Und wir danken dir für diese Wahrheit aus der Bibel. Wir danken dies und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.